Erster, ich bin im Gefängnis für den Herrn. Lebt so, wie Gott es möchte. Zweiter, seid demütig und freundlich. Habt Geduld miteinander. Liebt euch gegenseitig. Dritter, versucht, eins zu sein. Der Geist Gottes hilft euch dabei. Haltet Frieden. Vierter, es gibt nur einen Körper und einen Geist. Ihr habt eine Hoffnung. Fünfter, es gibt einen Herrn und einen Glauben. Es gibt eine Taufe. Sechster, es gibt einen Gott. Er ist der Vater von allen. Er ist über allen. Siebter, Christus gab jedem von uns ein Geschenk. Er entschied über die Menge. Achter, es steht geschrieben, er stieg nach oben. Er nahm Gefangene mit. Er gab den Menschen Geschenke. Neunter, er stieg nach oben. Das bedeutet, er war vorher unten auf der Erde. Zehnter, er kam nach unten. Dann stieg er über alle Himmel nach oben. Er füllt alles aus. Elfter, er gab uns Apostel und Propheten. Er gab uns Prediger, Hirten und Lehrer. Zwölfter, sie bereiten die Gläubigen vor. Sie dienen Gott. Sie bauen die Gemeinde auf. Dreizehnter, wir sollen alle eins sein im Glauben. Wir sollen Gottes Sohn kennen. Wir sollen erwachsen werden wie Christus. Vierzehnter, wir sollen nicht wie Kinder sein. Wir glauben nicht jedem falschen Lehrer. Menschen lügen oft und betrügen. Fünfzehnter, wir sagen die Wahrheit in Liebe. Wir wachsen in allem zu Christus hin. Er ist der Kopf. Sechzehnter, der ganze Körper hält zusammen. Jedes Teil hilft dem anderen. So wächst der Körper durch Liebe. Siebzehnter, ich sage euch im Namen des Herrn, lebt nicht wie die anderen Menschen. Ihr Denken ist leer. Achtzehnter, ihr Verstand ist dunkel. Sie kennen das Leben von Gott nicht. Ihr Herz ist hart. Neunzehnter, sie fühlen nichts mehr. Sie tun schlechte Dinge. Sie wollen immer mehr davon. Zwanzigster, aber ihr lerntet Christus anders kennen. 21. Ihr hörtet von ihm. Man lehrte euch die Wahrheit über Jesus. 22. Legt euer altes Leben ab. Früher hattet ihr falsche Wünsche. Das macht euch kaputt. 23. Erneuert euer Denken. 24. Zieht das neue Leben an. Gott schuf es. Es ist gut und wahr. 25. Hört auf zu lügen. Sagt die Wahrheit zu eurem Nächsten. Wir gehören alle zusammen. 26. Wenn ihr wütend seid, sündigt nicht. Werdet vor dem Abend wieder ruhig. 27. Gebt dem Teufel keinen Platz. 28. Wer stiehlt, soll damit aufhören. Er soll mit seinen Händen arbeiten. Dann hilft er Armen. 29. Sagt keine schlechten Worte. Sagt nur gute Dinge. Das hilft den Menschen. 30. Macht den Heiligen Geist nicht traurig. Er ist Gottes Zeichen für euch. Er bleibt bis zum Tag der Rettung. 31. Werdet Bitterkeit und Wut los. Schreit nicht herum. Seid nicht böse zueinander. 32. Seid freundlich und herzlich. Vergebt einander. Gott vergab euch in Christus auch.